Pogo Radio, die wöchentliche Dosis. Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Yeah, im Bermuda-Funk. Come on, baby. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 23.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und neben mir sitzt der Jürgen von Rookie Records. Und er ist auch live im Chat, was eigentlich total bescheuert ist, weil du kannst ja auch ins Mikro sagen, was du zu sagen hast. Du brauchst nicht hier dich hier an dieser App, an dieser Pogo Radio App hier verkünsteln mit irgendwelchen Buchstaben. Ich bin auch Monotask, das wird also, ich kann ja immer nur. Ja. Aber du kannst drauf gucken, ne? Hightech im Hause Pogo Radio. Also wenn ihr jetzt gerade bei Punkrockers Radio, wenn es jetzt gerade Montag bei euch ist, nicht Mittwochabends, und dann könnt ihr bei punkrockersradio.de, könnt ihr dann live im Chat, könnt ihr euch dann euch dazuschalten und Musikwünsche äußern oder wenn wir es da haben. Oder sowas, ne? Oder könnt uns beobachten, wie wir da gerade hier sitzen, Kopfhörer aufhaben. Ja. Und abhotten. Du musst doch fragen, was wir gerade gehört haben, oder ich sag's. Wie bitte? Ich habe da gerade wieder im Chat gelesen, weißt du? Das lenkt mich total ab. Das lenkt mich auch. Ja. Gut, das Tablet ist schon mal aus. Das ja, genau. Ist gut. Das ist immer so auf Energiesparmodus. Außer wenn jemand was schreibt, dann redet man dann da nochmal mit rein. Ja. Also es waren Statues on Fire natürlich aus Brasilien. Von denen ich ja schon von Burn viele gehört habe. Bestimmt nur Gutes. Ja, auf jeden Fall, weil die ja mit denen auf Tour waren. Ja. Glaub sogar in Österreich. Ja. In Bregenz hat er mir irgendwie erzählt, ja, waren sie da und so, ne? Die haben ziemlich gefeiert. Es gibt Bilder mit nacktem Oberkörper. Von Burn gibt es sehr gute Bilder mit nacktem Oberkörper. Wenn ich nur zu 10% schwul wäre, ich würde sofort mich verlieben. Weil er ist irgendwie so, er sieht halt auch so aus, wie er sich karnevals immer verkleidet, so als He-Man oder als Wolverine. Er ist ein unglaubliches Muskelpaket. Geil, im Saarland würde man sagen, was ja von der Pfalz, wo wir herkommen, nicht so weit weg ist. Und das Geile ist ja an dem Typ, der muss ja bloß eine Hantel angucken und schon wachsen die Pakete. Ach, das wäre ein Traum. Ja, ne? Unser Eins, das bemüht sich ab und es kommt nichts und nichts ist los. Ne? Und er ist einfach nur so, ding. Im Saarland würde man sagen, er ist ein geiles Manier. Ja. Ja. Genau. Und seine Band heißt The Night. Haben wir was da? Von The Night, nee, die haben, glaube ich, noch gar nichts aufgenommen. Könnten wir ja spontan was rein. Ja, nee, aber da lade ich mal extra ein dafür. Ne? Jetzt habe ich ja auch Webcam hier und dann kann man auch angucken. Die Muskeln. Genau, muss natürlich mit freiem Oberkörper hier auftauchen, ist ja wichtig. Nur so. Es ist genau wie das letzte Mal. Ja. Die Zeit läuft und später also, haben wir nur drei Lieder gespielt. Ja, aber Status of Fire, wie gesagt, die kommen aus Brasilien, ne? Aus Sao Paulo, ja. Ja. Ist es in Brasilien, ja? Ja. Ja. Die größte Stadt Brasiliens. Mhm. Ist ziemlich groß. Elendig groß. Also ich war ja gerade in Brasilien, also nicht zur WM, sondern vorher, schlauerweise. Ja. Und wir haben sie nicht besuchen können, weil es einfach nicht hingehauen hat. Und die haben mir nur gesagt, naja, sie wohnen am einen Ende von der Stadt und der Flughafen ist auf der anderen Seite. Und wenn man dann durch muss und man hat die Rush-Hour, kann es auch mal 6, 7, 8 Stunden dauern, bis man durch ist. Wie lange habt ihr gebraucht? Ja, wir haben es nicht gemacht. Ach so, ihr habt sie gar nicht besucht. Wir haben sie nicht besucht. Die waren ja gerade in Deutschland. Ach so, ja. Das nächste Mal. Ja. Wir haben nicht den Touri-Scheiß gemacht. Ja, cool. Den geilen Touri-Scheiß. Ja, und weil du nicht nur ein geiler Typ bist, sondern auch ein Label hast, hast du ein paar Label-Bands mitgebracht. Und nicht auch nur das. Ja. Und von anderen Labels. Ja. Das ist richtig. Ja. Wir könnten ja zum Beispiel gleich jetzt mal von Wasted was spielen. Ja, können wir machen. Wo sind sie? Hier aus Finnland, ne? Ja. Tragedy. Ja. Alles toller klar. Song. Ja. Okay. Die sind ja beim Benny raus, Clownhaus. Mhm. Aber. Was ist das für ein Label? Wo kommt es her? Aus Kiel, ne? Mhm. Der Benny macht da viele Touren auch. Mir fällt jetzt spontan. Ja, Finnländer kommen ja eh gern nach Deutschland, ne? Wegen dem ganzen Alkoholgedöns. Weil ist ja bei denen unbezahlbar. Sehr teuer, ja. Ja. Ja, und bei denen gibt es halt auch nicht so viele Plätze, wo sie spielen können, ne? Ja. Also da spielst du mal ein Jahr 10, 15 Konzerte, hast du alle Städte durch, wo du spielen kannst, ne? Ja. Die spielen halt oft dann. Im Wald. Im Wald. Ja. Ja, die Band Wasted gibt es ja auch schon eine Weile. Ich glaube 20 Jahre, oder? 20 Jahre? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ich weiß nur, dass ich da viele Alben habe oder mehrere. Ja. Oder glaube ich alle. Ja. Ja. Der Wille, der Sänger, hat, also kennengelernt habe ich den eigentlich, weil er dann mal I Walk the Line gemacht hat. Das sagt mal was, das ist bei dir rausgekommen. Bei mir rausgekommen, ja. Und beim Janni, ne, bei seinem Freund, ja. Combat Rock Industries, ist so ein finnisches Label. Und dann habe ich die kennengelernt und dann wollten die, dass die Platte auch in Deutschland rauskommt, ne? Mhm. Und so. Und dann Janni kannte ich schon von seinem Label-Kram schon all die ganzen Jahre, ne? Und dann haben wir das zusammen gemacht damals. Ja. Aber I Walk the Line gibt's nimmer und jetzt gibt's Wasted auf einmal wieder. Ja. Die haben wie so eine Pause gemacht. Und der Sänger wohnt jetzt in Berlin? Der Sänger wohnt jetzt in Berlin. Wir hatten es ja gerade davon. Ja. Die Selbstmordrate ist in Finnland. Ja, die höchste, glaube ich, in Europa. Nach Ungarn. Ja, nach Ungarn, ja. Ja, bei den politischen Verhältnissen dort würde ich mich, naja, weiß ja, ich auch nicht. Ich lache jetzt doof, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ist ziemlich heftig da. Ja, allerdings. Ja, nee, Wille ist glücklich in Berlin, weil da ist immer, ne, immer ist da nicht Sonne, aber... Gibt's halt Späti, ne? Ich weiß nicht, wie das auf Finnisch heißt. Ja, wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee, gibt's nicht, ne. Nee. Wir waren ja mal dort. Ja. Dann waren wir im Supermarkt, ja. Und dann lagen so drei rosa, hellrosane Tomaten im Regal, ja. In so einer Packung und die hätten dann 5 Euro gekostet. Haben wir nicht gekauft, ne? Ja, logischerweise. Klar. Also es ist schon krass, ne? Also der Sonnenfaktor, man darf es glaube ich nicht unterschätzen. Wie heißt das Organ im Menschen, der das Hirnanhangsdrüse? Du meinst das, was die Haut, die wandelt doch das Vitamin E um, ja, da, ne? Genau, und dann wird man glücklich. Ja, genau. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Man kann auch unglücklich alt werden. Mit Sigurni Vivers aus Schweden, ne? Sind wir wieder bei dem skandinavischen Touch heute. Ja. Die haben sich wahrscheinlich so genannt nach dieser Schauspielerin, oder wie? Ich gehe fest davon aus. Ja. Gute Wahl. Ja, das Lied heißt TSW. Was ist Sigourney Weavers. Ach, nee. Ah, oh, ja, natürlich. Ja. Ja, das ist Sigourney Weavers. Ein abrupter Schluss. Ja. Deshalb waren wir jetzt kurz überrascht, ne? Dass es so schnell zu Ende war. Ja, ich nicht. Du nicht? Nee, ich hab's ja gesehen da oben, wie lang es noch läuft. Wollen wir gleich noch ins Spiel? Oder ja, die sind ja im Moment auf Tour, ne? Ach, die sind ja auf Tour, genau. Ja, genau. Und für alle Leute. Und wenn heute nicht der 21. ist, dann ist übermorgen der. Ja, der ist morgen. Ja, der letzte Tag. Ja, die machen so Powerpop mit Orgel. Mhm. Lass uns auch mal ein bisschen krachen wie gerade eben. Mhm. Manchmal machen sie es auch ein bisschen langsamer. Ja, aber wenn wir schon in Schweden sind, dann könnten wir eigentlich gleich weitermachen mit einer Band. Namens The Baboon Show. Baboon Show. Genau. Unbedingt, ja. Ja. Auf geht's. Es war, glaube ich, die Kracherband überhaupt letztes Jahr und vorletztes. Ja. Weil die halt bühnenshowtechnisch mal gezeigt haben, wo... Wer wo den Mosch holt. Genau, ja. Doch, tolle Band. Eine Band, bei der man auf jeden Fall anzuraten, also kann irgendwie vorher nochmal aufs Klo zu gehen, weil während dem Konzert schafft man es einfach nicht. Die Angst, weil, was zu verpassen? Ja. Besonders im Alter? Ja, und das ist wirklich selten bei mir. Selbst bei Bands, die ich gut finde. Da denke ich mir, okay, jetzt hast du gesehen, die Lieder kennst du schon und jetzt gehe ich mal raus, eine rauchen. Stimmt, ich erwische dich ganz oft draußen. Ja, ja. Aber wie kann ich dich erwischen? Dann bin ich ja auch draußen. Ja, genau. Ja, ich muss so oft aufs Klo, wahrscheinlich. Oder so, ja. Ja, der Baboon Show mit dem Lied von ihrer neuesten Platte, Damnation, The Shame. Die bringen das live. Die haben doch sowas wie eine Orgel dabei, ne? Die Cecilia, die hat ja so eine komische Mundharmonika mit so einem Schlauch. Und mit dem macht sie dieses. Mit dem macht die ziemlich. Ich weiß nicht, ob sie da dit macht, aber die macht da so irgendwie andere Geräusche. Ja, weil ich gedacht habe, wie klingt denn das jetzt? Vielleicht hat sie es auf dem Bond. Oder so. Ne? Ja. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja. Ja, aber die hat, glaube ich, öfters mal so Anleihen, dass sie sowas nebenbei spielt. Irgendwelche. Ich hab's gesehen. Ja. In Wiesbaden zuletzt. Mit Pesco zusammen. Ja, wer hat denn da jetzt als erstes gespielt? Weil bekannt sind ja alle beide. Ja, Baboon Show hat zuerst gespielt. Mhm. Ja. Ja. Hütte war voll, ne? Ja, klar. Pesco wird ja auch abgefeiert, wie blöd. Auch eine Band auf deinem Label. Ja. Die du ja den Jungs von Plastic Bomb abgeschmissen hast für ein Butterbrot und Ei. Für 2,50 € habe ich die abgeholt hier. Genau. Lass jetzt mal nicht den. Nee, es war anders. Ja, okay. Ich wurde angerufen. Ja, aber die Geschichte ist schöner, ne? Das stimmt. Ein bisschen Ärger machen. Ja, genau. Eines Tages klingelte das Telefon. Du saßt in deinem Büro. Füße auf dem Schreibtisch. Geraucht. Ja, genau. Oder einen Zahnstocher gekaut. Und dann klingelte das Telefon. Cola rot am Hals. Ja, genau. Wartest du auf Aufträge. Philipp Marlowe mäßig. Ja, ganz. Ich wollte gerade sagen, das klingt so nach Privatdetektiv. Ne? Ja. Ja, so geht's ja auch bei dir ab. Ne? Ich war ja mal schon mal dann bei dir im Büro. Ist ja schon so ein richtiges Büro mit Schreibtisch und allem. Ja, Schreibtisch braucht man. Ja. Es sind noch andere Leute mit im Büro. Zwei Leute machen so Filmproduktion. Mhm. Dann haben wir noch einen Lehrer, der quasi sein Arbeitszimmer korrigiert. Ja, genau. Der korrigiert da seine Hausaufgaben, was auch immer. Ja. Und dann haben wir noch einen Fotograf. Ja. Und eine wunderbare Kantine. Nee. Nee. Es ist ja ein einzelnes verlassenes Büro in einem Haus, wo es ganz viele Studenten hat. Ja. Ja. Das war früher mal anders, aber unser Büro haben sie ja dort drin gelassen, warum auch immer. Ne? Das wurde ja komplett saniert, das Haus, außer unser sogenanntes Künstleratelier. Ah ja. Das dürfte dann einfach da drin bleiben. Ne? Ja. Warum auch immer. Ja. Pesco spielen wir jetzt. Gerne. Von ihrer nagelneuen Platte Diene der Party. Sag mal so, als Labelchef kriegt man halt irgendwie das Grauen, wenn da so eine Band kommt und denkt, ey, die machen jetzt eine Platte, die geht bestimmt ab in die Decke und dann kommen sie mit so einem Namen für ein Album. Diene der Party? Ja. Oder stehe ich da voll 100% dahinter? Es ist ja nicht so gemeint, wie man es auf den ersten Blick. Und wie lange hast du gebraucht, bis du dann irgendwie das so irgendwie angesehen hast? Ich habe ja das Lied, das dazugehört, gehört und den Text verstanden. Ach, ja. Dann weiß man, dass es ja eher so andersrum gemeint ist, ne? Ah. Es ist ja eher eine. Wie soll ich sagen? Es ist ich eher bin nicht euer. Eine kritische Anmerkung zur Generation: Ich ziehe mein Studium durch und mit 25 habe ich meinen Bachelor und sowieso schon alles in der Tasche und gehe dann halt raus und diene dem Volk volkswirtschaftlich. Und am Wochenende hänge ich die Sau raus. Ach so. Ne? Diene der Party. Okay, gut, dass wir es jetzt wissen. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ja. Die Realität ist schuld, dass ich so bin, von ihrer neuesten Platte. Jetzt aber schnell, ja, jetzt du. Aber schnell, ja. Wir waren fast schon. Wir werden vom Wetter abgelenkt. Ein Sturm geht nieder über Köln. Dreckig gelogen. Mein Stuhl. So. Ja. Ja, Pesco, gute Band. Wer ist denn gerade bei dir so so in den Top Ten in deiner Label, bei deinen Label-Bands? Meinst du jetzt, was? Verkaufscharts technisch. Verkaufscharts? Ja. Ja, Pesco ist da schon ganz vorne, ne? Mhm. Ja. Das muss reichen. Ja, okay. Wollen wir nicht zu viel verraten. Was kommt als zweites? Love A. Ja, das ist ja eigentlich fast das Gleiche, ne? Das hast jetzt du gesagt. Also, wenn man jetzt auf Amazon gehen würde, wird jetzt Pesco anklicken, dann vielleicht gefällt ihnen auch Love A. Oder Sex Pistols. Ja. Ja, können wir gleich mal ausprobieren. Du hast es mitgebracht, Bob Mould. Mould? Ja. Bob Mould? Lass krachen. Soll ich spielen? Ja. Kid with Crooked Face. Erzähl mal was dazu. Bob Mould, wer ihn nicht kennt. Davon gehen wir mal alle aus. Hat ungefähr so. Ja. 1981 bei Husker Du angefangen zu spielen. Mhm. Später dann nach der Auflösung der Huskers solo weitergemacht, bei Sugar gespielt. Und jetzt seit 4 Jahren ist er wieder aktiv, alleine, ne? Mit Band, ne? Und was ist der Grund, warum du sie heute mitgebracht hast? Ja, die ist relativ frisch, die Platte. Ja. Und er kommt, ich denke voraus, im November auf Tour. Ja. Ja. Und ich finde, das ist ein klasse Song, der unglaublich an Husker Du erinnert. Ja, ich hatte ja auch mal Erlebnis mit Husker Du, also jetzt nicht live, sondern als 14-Jähriger war ich von der Schule oder von irgendwie oder Arbeiterwohlfahrt war ich in England und dann habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, was ich mir da alles an Platten kaufen muss, die es ja in meinem Dorf nicht gab. Und wenn du schon in das große England gehst und dann Plattenladen stehst, dann sollst du nicht ganz doof aus der Wäsche gucken. Und das ist ein kleiner Spickzettel. Ja, das ist ein kleiner Spickzettel und da stand halt auch Husker Du drauf, wurde mir empfohlen. Das wäre überhaupt das. Dann habe ich mir ein Husker Du Album gekauft, einfach so aus dem Nichts. Ne? Du hörst ja auch nicht vorher an, du gehst einfach ganz cool hin und sagst hier bezahlen. Und dann war ich daheim und habe beinahe geheult, dass ich diese Platte irgendwie in meinem Rucksack da irgendwie von heimgeschleppt habe und mir das dann angehört habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. War's nicht gut? Nee, es war nichts für einen kleinen 16-jährigen oder 15-jährigen Punker. Aber gut, sie haben. Aber ich habe ja da noch irgendwie im Secondhand-Bereich habe ich noch einen ganzen 2 Kilo Kressplatten gekauft. Das hat es wieder ausgeglichen. Und welche Husker Du war das? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das war irgendeine zerbrochene Glasscheibe. Ja. So eine, Candy Apple Cray. Genau. Das war halt die Popplatte dann. Ne? Genau. Das war schon. Ja. Die war, glaube ich, auch schon auf Major und so, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Ja, gut, vorher war es ziemlich ruppig auch. Ja, das ist halt Fehlgriff, ne? Das kann heutzutage einem nicht mehr passieren, in Zeiten des Internets. Nee, man hört sich alles vorher an. Genau, ja, und dann kauft man es, ja. Oder hört montags, mittwochs und freitags Pogo Radio. Genau. Oder, dann weiß man es auch. Genau. Bob Mould. Mould? Mir wurde immer erzählt, der heißt Bob Mould. Naja. Nach 23 oder 25 Jahren weiß ich es jetzt besser. Okay. Ja, Bob Mould. Das war jetzt nicht die Candy Apple Cray. Nee. Die damals aus England nach Hause geschleppt wurde. Diese überproduzierte Pop-Version. Ja, weil so klang es ja dann auch, auch mal. Ja. Ja. Ich bin immer noch Fan. Ich freue mich sehr aufs Konzert. Ja, du hast noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Zum Beispiel HDQ. Ja. Auch so eine relativ alte England-Band. Ne? Gab es auch schon so Ende der 80er. War immer ein bisschen schwer zugänglich. Also ich habe den Namen schon oft gehört und habe auch versucht, irgendwie mit der Musik warm zu werden, aber irgendwie ist es mir nie gelungen. Mhm. Die wurde, glaube ich, auch so aus deinem Bereich, so damals war schon noch in Kaiserslautern. Frank Babler, die damals rausgebracht. Ja, genau, auf Blasting, Use. Rebel Records oder was? Nee oder was? Blasting Use. Blasting Use, ja. Genau, und dann ist es natürlich in Mannheim, ist die natürlich irgendwo immer heiß beworben worden, haben im Haus der Jugend gespielt und auf jeden Fall bin ich da nicht so richtig mit warm geworden. Aber jetzt im gesetzten Alter. Die gab es ja dann auch 20 Jahre nicht, ne? Ja. Warum bin ich da Fan von? Also ich mag natürlich den Golli, den Sänger, weil er so eine ganz bestimmte Stimme hat und weil er auch einfach ein guter Typ ist. Und außerdem haben sie natürlich dann halt Dickie Hammond an der Gitarre und Leatherface. Ne? Ja. Wie er Gitarre spielt, das ist faszinierend. Das ist echt... ja, dann halt bin ich Fan von einfach. Alles klar, dann spielen wir HDQ mit Soon Get Sick of the Sea. Ist eine neue Platte? Vom letzten Jahr. Vom letzten Jahr, ja, das ist ja wie neu. Ja, das war ein HDQ. Mir sind sie ein bisschen zu poppig. Tatsächlich? Ja, müssen sie echt so ein bisschen so zu eingängig irgendwie. Du brauchst mal noch ein richtiges Brett. Ich sehe das schon. Brauchst ein bisschen Arschtritt, ja? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ich stehe halt auch nicht so oft das Vierlagige. Okay. Ja, da müssen wir gleich jetzt ein richtiges Brett spielen, aber haben wir überhaupt noch eins? Ja, weiß ich nicht, was du mitgebracht hast. Dictators vielleicht. Das ist Rock'n'Roll. Ah, Rock'n'Roll. Aber macht ja nichts, komm. Rock'n'Roll ist ja total. Ja, wir können ja mal was spielen. Was von dir, ne? Wo ist denn der Spieler? Du bist ja auch Musiker. Ja, das ist eher so. Ja. Ja, ihr tretet nicht so oft auf. Das stimmt. Letztens aber jetzt wieder beim Parkfest in Rödelheim. Ja, das liegt aber auch. Ja? Parkfest in Rödelheim, in Frankfurt. Ja. Das war toll. So im Park, mittags mit Kindern und Bratwurst. Und hat es irgendwas mit dem AZ-Rödel? Gegenüber ist ja die Raumstation. Ach so. Das ist so ein Jutz. Mhm, ja. Ne? Damit hat es schon was zu tun, aber das ist so, die machen das, glaube ich, schon seit 20 Jahren jetzt. Mhm. Macht immer der Hadi von Frau Doktor, ist da im Organisationsteam. Ja. Und viele Leute, die auch bei der AU, beim AU-Fest mithelfen. Ja. RAU, nicht AZ, AU, habe ich gemeint. Ja. Ja, das ist nicht weit. Das ist, wenn du von der AU Richtung Bahnhof läufst, hinter Bahnhof quasi. Ja. Ne? Wenn du von der AU kommst, von der zur kühlen AU. Ja, das wird irgendwo schon da sein. Ne? Ja. Rödelheim wird jetzt nicht so groß sein. Warst du auf dem AU-Fest dieses Jahr? Nein. Ich auch nicht. Nee. Nächstes Jahr wieder, oder? Ja, mal gucken. Ja. Was wollte ich noch erzählen? Ah ja, Kick Joneses, deine Band. Ja. Und er kommt ja irgendwie, ihr wohnt ja alle beieinander, ne? Ihr habt ja wenig Zeit zum Proben. Sehr wenig Zeit. Und auch wahrscheinlich kein Proberaum. Doch? Ja? Wir proben in Frankfurt. Ah. Weil es ungefähr in der Mitte liegt. Okay. Also zwei aus Frankfurt, zwei aus Köln. Ja. Einer aus Sturgit. Ja. Einer aus Lautern. Ja. Und dann einmal im halben Jahr oder auf einem Konzert? Nee, also gerade proben wir tatsächlich echt viel, ja? Weil wir wohl nochmal eine letzte Platte machen wollen. Ja? Hm. Warum die letzte? Ja, irgendwann muss ja mal Schluss sein. Ach so. Weil es auch immer so lange dauert. Also so lange wie diesmal hat es, glaube ich, noch nie gedauert. Aha. 2009 war die letzte, ne? Jetzt sind es schon 5 Jahre rum. Ja. Und bis es dann fertig ist, ist bestimmt nächstes Jahr, dann werden es schon 6 Jahre, ne? Ja. Hast du das eigentlich mitgekriegt mit Witzo, dass die jetzt eine neue Platte rausgebracht haben? Das hat ja irgendwie 2 Jahre gedauert. Die war ja vor 2 Jahren eigentlich schon fertig, die Platte. Vielleicht hat er den richtigen Moment abgewartet. Ja, wahrscheinlich. Stimmt, die kam ja an irgendeinem bestimmten Datum raus, irgendwie Freitag der 13. oder sowas. Ja. Ja. Das ist mir zu viel Symbolik. Ja, wahrscheinlich. Ne? Weil ich finde Freitag der 13. finde ich super, ne? Ja. Also die Zahl 13 finde ich super. Ja, ich bin nicht so auf Zahlen. Doch, 13 ist eine gute Zahl. Ja, ich bin mehr mit Farben. Farben auch? Ja, also mit Zahlen weniger. Mhm. Nee, aber auf jeden Fall hat es ja ewig lang gedauert und ich denke mal, dass die selber irgendwie, also Witzo, also der Axel Kurt, Alex Axel Kurt, dass der da irgendwie überhaupt keinen Bezug mehr dazu hat. Also wenn man vor 2 Jahren mal Lieder aufgenommen hat im Studio und dann 2 Jahre später kommt es dann raus. Aber die haben voll eingeschlagen, ne? Die waren ja jetzt irgendwie bei allen möglichen Charts waren sie so vorne. Ja? Ja. Ich habe nichts gehört. Ja. Hast du es da? Ich kann das beweisen, ja. Irgendwie bei Amazon irgendwie. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie jetzt besser waren als Helene Fischer oder sowas. Aber sag nichts so gegen die Helene. Ah, nee, würde ich nicht machen. Oh, jetzt müssen wir einen Schwedenkräuter trinken. Ich habe Helene Fischer gesagt. Ja, Kick Joneses läuft jetzt mit No One Likes Us, We Don't Care. So ist es. Von der True Freaks Union. We don't give a shit about you all. wir doch gleich ein bisschen drüber reden, ja? Genau. Ja. Ja. Also auf der einen Seite macht es natürlich sehr viel Spaß, eine neue Platte aufzunehmen. Aber es ist natürlich auch sehr viel Arbeit. Ne? Also man geht, also wie wir es jetzt machen, wir gehen dann... Stehen die Lieder eigentlich schon vorher komplett? Es gibt ja Bands, die gehen ins Studio und dann entwickelt sich das Lied dann irgendwie noch. Das gibt's bestimmt auch. Ja. Man muss dann die Zeit haben. Ja, und das kostet das Geld. Das kostet Geld. Im Studio, ne? Deshalb sind auch viele Bands auch clever und machen das dann in einem eigenen Proberaum mit gewissem Equipment. Ich sag nur Chefdenker oder sonst irgendwas. Machen wir teilweise auch. Die machen das halt komplett selbst. Mhm. Also den Vorabmisch und dann schicken sie dann irgendwo hin und dann wird es dann nochmal gemastert. Ja, gut, man kann es verschieden machen. Man kann so eine Art Vorproduktion machen. Weil dann haben sie alle Zeit der Welt. Und man kann sich dann halt dann auch weltweit denjenigen aussuchen, der das mastert, und die schicken das irgendwo nach Amerika. Da gibt es irgendeinen verrückten Crystal Meth Junkie, der halt irgendwie Geld braucht und da irgendwie für ganz wenig. Der aber mehrere unsichtbare Ohren hat und deshalb alles hört, was wir nicht hören. Ja, genau. Ich habe auch so einen. Ja. Der heißt Mystery Room. Aha. Klingt auch schon so gefährlich, ja, ne? Aber ist ein guter Typ. Also der kann oft überraschen. Mhm. Gerade Vinyl kann er sehr gut mastern, ist er echt ein Held. Ja, muss nämlich anders gemastert werden wie CD. Auf jeden Fall. Weil da nicht so viel möglich ist, ne? Ja, Höhen und Bässe sind dann weg. Also müssen weggelassen werden, weil die sonst nicht abbildbar sind. Ne? Wenn du hier so eine CD voll aufdrehst und die Bässe, dann fängt das ja so an zu wummern. Mhm. Und das kannst du auf einer Platte gar nicht abbilden. Ja, aber Techno macht doch alles auf Platte und da ist ja immer irgendwie so ein fetter Bass dabei. Wie machen die das dann? Nachträglich drauf, ich habe keine Ahnung. Auf die Platte. Nehmen die mehr Gramm? Ja. Die Rillen sind tiefer. Schwerere Platte. Ja, genau. Noch schwerer. Oh, ja. 400 Gramm Platte. Ja, genau. So ein Kilo-Ding. Ja. Ne? Ich weiß es nicht. Muss am Sound generell hängen, ne? Von Toblerone. Ja. Ja, also wir gehen auch ins Studio, machen einen Teil im Studio einfach. Schlagzeug und Gesang. Mhm. Und den Rest, machen wir im Proberaum. Der Frank nimmt es auf, hat sich halt auch so ein paar Mikrofone besorgt und dann was weiß ich, Soundcard für einen Computer und sowas, ne? Und der nimmt es dann selbst auf. Und dann wird es später zusammengemixt. Ja, und da muss man im Vorfeld schon anders aufnehmen für eine Platte? Nee. Das ist dann erst am Schluss dann. Am Schluss. Ja. Der Mix gibt's wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich so einen Standard, wie man das dann irgendwie so umwandelt, dass es dann halt auf Platte noch okay klingt. Ja. Denke ich immer mal, ne? Da muss man nicht irgendwie noch selber Hand anlegen. Ja, gut, du kannst natürlich auch einfach sagen, was weiß ich, beim Überspielen werden automatisch Frequenzen über, unter gekappt. Ja. Aber das hört sich komisch an. Ja, denke ich. Ne? Das heißt, der Mix muss schon anders gemacht werden. Mhm. Eine Wissenschaft für sich selbst. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie es geht. Sind schon viele dran gescheitert. Das ist echt Kunst. Ja. Kann man so sagen. Ja, und wenn dann alles gut läuft, kommt sie dann vielleicht im Sommer 2015, also in einem Jahr kommt sie dann vielleicht raus. Ja, ist doch schön. Habt ihr schon irgendwie eine Idee, was an Liedern? Steht da schon was? Ja, wir haben 20 Lieder. Ach, habt ihr schon komplett fertig im Kasten? Ja. Habt ihr die schon gespielt live? Ja, jetzt beim Parkfest haben wir schon ein paar live gespielt. Hat auch gut funktioniert. Weil es ja immer wichtig, ne? Also bevor man eine Platte macht, dass man den Scheiß auf jeden Fall mal live probiert hat. Ne? Ja, dass man so ein bisschen so versuchskaninchenmäßig, ne? Ganz klar, also nicht nur im Proberaum, dass wir es mal gehört haben und ne? Also dass es dann auch mal fremde Ohren gehört haben. Ja, oder dass man es auf der Bühne mal gespielt hat, weil da klingt es ja wieder ganz anders wie im Proberaum. Wir waren überrascht, wie gut es funktioniert hat. Es war echt toll. Ja, ihr seid ja eingespielt. Alte Herren, ne? Ja, genau. Ja, sollen wir noch was spielen? Ja, wir können gerne noch was spielen. Ich hatte ja Fluten vorgeschlagen. Ja, eine Band, woher? Aus Hamburg. Ja, passt ja wieder. Fluten, Hamburg. Unbedingt, ne? Ja, du hast ja das Cover irgendwie, ne? Das ist sehr minimalistisch und die ganze CD, alles in weiß. Müssen wir das jetzt in die Kamera halten? Nee, das müssen wir in die Kamera halten. Ich kann es einfach nur erklären. Mach so eine kleine Bildbeschreibung hier. Ja. Ne? Ja, wenn ich sowas im CD-Regal sehen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt denken, oh, das ist jetzt bestimmt was total Geiles, weil immer wenn sowas mysteriös ist und geheimnisvoll und die Schrift viel zu klein, denke ich immer, nee, dafür habe ich keine Lebenszeit. Du brauchst mal eine Lupe, ne? Ja, und auf so einen Künstlerscheiß denke ich mir dann immer, nee, habe ich keinen Bock. Könnte irgendwie 15-jährige Mädels mit beeindrucken, die irgendwie Tiefe suchen, aber so einen abgehalfterten alten Sack wie mich könnte dann nimmer beeindrucken. Und das Lied, das wir jetzt gerade spielen, das wir jetzt bald spielen werden, das ist auch noch so ein französischer Titel, ich weiß gar nicht, was es bedeutet. Sur l'eau? Sur l'eau heißt auf dem Wasser. Ah, auf dem Wasser. Hätte man vielleicht sogar drauf kommen können, ne? Sur heißt oben. Über. Über, ja. Und L, Apostroph, O, ja. O ist Wasser, O, ja. L ist quasi ja. Der ja. Artikel. Ja. Ja. Auf dem Wasser. Jetzt mit kommen Fluten aus Hamburg mit dem von der Platte Splitter. Le ciel, être, rien de plus, sans autre détermination, ni désir d'accomplissement. Rien faire comme une bête, se laisser aller au fil de l'eau et regarder tranquillement le ciel. Être, rien de plus, sans autre détermination, ni désir d'accomplissement. Da fällt mir was ein zu dem Wort Splitter. Splitter sagt Splitter, man ja bei uns, ja, ne? Splitter. So im süddeutschen Bereich. Weißt du, was das Wort Spreisel sagt er ja was, ne? Schlipper. Spreisel. Da, wenn man sich so ein. Ja, wenn man sich ein Holz, so ein Holzspreisel reinrammt. Reinrammt in unter den Finger. Unter den Nagel. Genau, ja. Und das ist ein Spreisel. Ja. Und das heißt, im norddeutschen Bereich heißt es Splitter. Splitter. Sagen die Hamburger. Ja. Ja, und die sagen, also Splitter gibt es ja auch im Süddeutschen. Und das ist ja dann ein Steinsplitter zum Beispiel. Ach so, von Rollsplit. Ja, also das ist dann was Hartes. Aber ein Spreisel ist was Weiches. Also wenn man sich was ja. Weich, also wie ein Holzstück irgendwie rein oder ein Plastikstück rein, das ist ein Spreisel. Und ja, derjenige wollte mir dann erklären, ja, dass ich irgendwie blöd bin, weil ich irgendwie so ein komisches Wort benutze. Dann habe ich gemeint, ja, bei uns gibt es aber zwei Worte. Nämlich eins für einen harten Gegenstand, den man sich reinrammt unter die Haut und eine für weich. Und die haben für weich kein Wort. Die sind halt so die hart. Die sagen auch zu einem weichen Holz, ne, Faser, die dann in die Haut eindringt, sagen die auch Splitter. Und das so, wollte ich jetzt einfach mal hier sprachlich irgendwie mal hier. So ist das halt im Norden. Ja. Da fragt jemand, wie die Band heißt. Die Band heißt Fluten. Fluten, wie man es schreibt. Also, kommen auch wieder nach Köln. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich sehe gerade in der Webcam, dass bei mir irgendwie Werbung gemacht wird auf dem Kopf. Für so eine dreibuchstäbige Firma. Ich muss es irgendwann mal abkleben. Ah, kann nicht sein. Das kann echt nicht sein, ey. Obwohl ich diesen Kopfhörer geschenkt bekommen habe von der Firma. Und das Mikro wahrscheinlich auch, da steht's auch. Da steht's auch noch drauf. Wahnsinn. Schleichwerbung, also wenn man nicht aufpasst, ne? Immer. Ja, immer, überall. Jetzt haben wir noch so zwei, drei Songs haben wir noch, oder? Wir haben noch, ja klar, wir haben noch Zeit, ne? Ja, dann lass doch mal die Diktatoren raus. Ja, das mache ich. Ich sollte ja, du kennst ja wahrscheinlich auch den Jacko von Destiny Records. Ja. Der Leibeigene von der Firma. Der hat mir ja ans Herz gelegt, das Talco-Album zu spielen. Ja, gute Band. Findest du? Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es. Ich gucke bei dir aber am liebsten live an, sag ich mal. Ja, live gibt es nämlich jetzt, gibt es 10 Jahre Talco und da gibt es auch eine DVD dazu, wo man dann sich dann im Wohnzimmer das dann live angucken kann. Da kann man dann im Wohnzimmer dazu tanzen. Genau. Aber ja. Nicht heute, oder? Nee, aber nicht heute, aber ich habe es auf jeden Fall hier vor mir liegen und wenn ich irgendwann mal gut gelaunt bin und nicht miese Petrich, werde ich auf jeden Fall ein Lied von der neuen Talco-Platte spielen. Steht da extra noch drauf, ne? Freiwillige Selbstkontrolle 0 Jahre. Ja, das musst du drauf haben. Ja, weil es ein DVD ist. Ganz genau. Ja. Also keine Titten, nix. Keine Schwänze. Ja, langweilig. Und nicht mal eine versaute Ansage. Ja, nix. Ja, The Dictators spielen wir jetzt ein Lied. Ja, uralte Band aus New York. Mhm. Spielen am Freitag in Köln im Underground. Und wer Ross the Boss von Manowar mit Handsome Dick Manitoba auf der Bühne sehen will und Daniel Ray, der mal die Ramones auch produziert hat am Bass, der kann da mal hingehen und sich mal alte Männer angucken, die noch rocken können. Ja, da könnt ihr euch überlegen, ob er vielleicht auch eine Ausbildung macht als Altenpfleger. und die gleich fragt. Ja. The cave. Tja, und schon wieder ist eine Stunde rum. Das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 23.07. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder ihr hört gerade live bei punkrockersradio.de zu, montags immer, ab 20 Uhr. Und neben mir sitzt der Jürgen und ich bedanke mich, dass du gekommen bist. Ich bedanke mich fürs Kommen dürfen. Es war wie immer ein großes Vergnügen. Ja, für mich auch. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen, raus dem Regen zu. Genau. Ja, spielen wir noch was Schönes? Ach, wir spielen was und Talco. Da freut sich der Jaco. So machen wir es. Ne? Von ihrem neuen Live-Album 10 Jahre Talco mit DVD dabei. Tschüss, macht's gut. Bye, bye. Wir können noch ein bisschen reden, glaube ich, oder? Von der Zeit her. Sonst habe ich da nämlich noch eine Lücke am Schluss. Da müssen wir noch was reden jetzt. Ja. La, la, la. Ja. Heute ist der 21. Ja, ist der 21.07. schreibt gerade wieder einer. Das ist der alte Running Gag, ne? Ihr wisst gar nicht, dass ich die Sendung hier für den 23. vorproduziere. Deshalb sage ich 23, weil dann läuft es nämlich im richtigen Radio, da mit Antenne und sowas. So, tschüss. Jetzt kommt Talco.